In Gelan, seinem kleinen Dorf im verarmten Westen des Kosovo, gut 2 Autostunden von Pristina entfernt. Es ist ein klirrend kalter Wintertag. Nasife Shabanai schlägt sich den Kragen ihrer Trainingsjacke hoch. Sie greift sich eine Mistgabel und öffnet die Tür zu einem kleinen Schuppen. Darin steht eine Kuh und die braucht dringend neues Heu. Also für mich ist das immer noch nicht leicht. Ich bin hier schon seit 3 Jahren. Aber das ist nicht so wie 3 Jahren, weißt du, wie so wie 2 Wochen. Deutschland ist mir zu nah, weißt du, das fehlt mir. Nasife, groß, kräftig, langes, dunkles Haar, war 11, als sie mit ihrer Familie aus Deutschland abgeschoben wurde. Ihre Eltern gehören der Volksgruppe der Ashkali an, eine ethnische Minderheit im Kosovo, die wie die albanische Bevölkerung unter der serbischen Unterdrückung litt. Anfang der 90er Jahre flohen sie deshalb wie viele andere nach Deutschland. Asyl gab es nicht, dafür aber eine Duldung. 14 Jahre lang, denn die Situation für ethnische Minderheiten galt auch nach dem Krieg noch als schwierig. Bis die deutschen Länderinnenminister 2003 beschlossen, die Lage im Kosovo ist wieder stabil. Es gibt keine Rückkehrhindernisse, auch nicht für Ashkali. Und wer jetzt nicht freiwillig geht, wird abgeschoben. Wo ich hier gekommen bin, boah, hier war Katastrophe. Das war dreckig, da waren Sachen, voll die Ratten, die Hunde, oh mein Gott. Da, wo sie jetzt wohnen, erzählt sie und zeigt über den Hof auf eine kleine, aus Lehm gebaute Hütte, die Wände voller Risse. Das war ursprünglich der Kuhstall. Sie hatten damals Wochen gebraucht, um ihn bewohnbar zu machen. Nasife gibt der Kuh noch einen zärtlichen Klaps, dann läuft sie über den hart gefrorenen Boden zurück zum Haus. Vom kleinen Flur gehen 2 Zimmer ab. Rechts das Schlafzimmer für die 6-köpfige Familie, links das Wohnzimmer. Dort prasselt ein Holzofen, an der Wand hängen gestickte Handarbeiten. Nasife holt eine Schachtel aus dem Schrank. Ihre Geschwister Valdetta und Emron, 10 und 8 Jahre alt, beugen sich mit über die Fotos, die sie nach und nach hervorholt. Aufgenommen kurz nach der Ankunft. Das ist es. So sah es aus. Katastrophe da hier, Katastrophe. Es folgen Bilder aus glücklicheren Tagen. Das ist meine Mama, mein Papa und so eine Freundin und Emron. Emron. Das ist alles in Deutschland. Viel Geld hatten sie in Deutschland auch nicht. Sie lebten von Sozialhilfe, gezwungenermaßen, denn als geduldete Flüchtlinge bekamen die Eltern keine Arbeitserlaubnis. Aber trotzdem meint Nasife, alles war super in Deutschland, alles. Also ich war überglücklich, Deutschland. Wir sind Kirmes gegangen und so, Halloween. Oh mein Gott, Halloween. Boah. Nasife schüttelt traurig den Kopf. Aus und vorbei. Seit dieser einen Nacht vor 3 Jahren. Also da waren so 30 Polizei oder so. Ich weiß nicht, da waren so viele. Unser Garten voll mit so großen Hunden. Immer wieder treiben die Polizisten zur Eile an. Eine halbe Stunde hatten sie, um das Nötigste zusammenzupacken, erzählt Nasife. Dokumente, Zeugnisse, Fotos, Kleider. Also, wo ich von meiner Freundin verabschiedet, boah, das war krass, ne? Die war 2. Stock. Dann habe ich eine vergessen. Dann die so, Nasife, willst du nicht Tschüss sagen? Dann habe ich gesagt, ich habe ganz vergessen, ich schwöre, ja. Dann haben wir uns nochmal, also, umarmt und so. Dann haben wir so richtig geweint. Es ist Abendessenszeit. Nasifes Bruder Exxon ist nach Hause gekommen. Es gibt weiße Bohnensuppe mit Brot. Exxon, 17 Jahre alt, holt eine runde Holzplatte aus dem Flur, die als Tisch dient. Gesessen wird, wie in einfachen Häusern im Kosovo üblich, auf dem Boden. Was soll man sagen? Man hat kein Geld, man hat kein gar nichts. Also hier gibt's auch kein richtiges Essen oder Trinken, weil immer, weißt du, so abends, da hast du immer doch eine Schokolade oder so gegessen. Also wir schon, Deutschland. Hier nicht, nein. 70 € Unterstützung monatlich bekommt die Familie vom Staat. Dazu kommen noch einmal 150 €, die ein befreundeter Pfarrer aus Deutschland schickt. Exxon weiß, dass die Verantwortung für den Unterhalt der Familie bei ihm liegt, dass er dringend eine Arbeit finden muss. Ich hab's gewusst, dass es vorbei ist, dass ich jetzt ein anderes Leben anfangen muss in Kosovo. Ich versuch das, aber so gut geht es auch nicht. Tatsächlich stehen junge Männer wie er, die einen Job suchen, im Kosovo an jeder Straßenecke herum. Die offizielle Arbeitslosigkeit beträgt über 40%. Ich gehe eigentlich gar nicht her, aber ich muss das akzeptieren, wie das so ist. Wenn es vorbei ist, dann ist es halt vorbei. Das Leben geht einmal im ganzen Welt vorbei. Nazife dagegen fühlt sich immer noch mehr als Deutsche. Sie geht zwar in die Schule, aber Kontakte zu den Einheimischen hat sie nur wenige. Und so verbringt sie die Zeit mit Rumsitzen, die Wände anstarren und natürlich Fernsehen gucken. Also wir schauen nie Kosovo, nie. Wir haben immer nur Deutschland an, nur Deutschland, Deutschland, Deutschland. Also ich gucke ja diese verbotene Liebe und so, ne? Und dann denke ich an meine Freundinnen und was ich gemacht habe. Dann wird Nazife plötzlich wieder traurig. Nur noch einmal wieder nach Deutschland, sagt sie fast flehend. Nur noch einmal die Schule sehen, ihre Freundinnen, das Jugendzentrum. Also ich weine immer noch, aber... Dann sagt meine Mutter, was hast du? Ich so, Mama, ich will nach Deutschland. Die so, Deutschland ist vergessen. Ich so, für euch, aber für mich nicht. Also das ist schon traurig. Also wenn ich hier geboren wäre, hätte ich schon gesagt, Deutschland ist mir nicht im Herzen. Aber ich bin dort geboren. Ich habe alles gemacht. Und dann, wie soll das nicht am Herzen liegen?